ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 113 mit DJ Kool Herc, Frankie Crocker, Vera Hamilton, Bo Diddley, Gloria Scott and the Tonettes, The Exciters, Winston Wright, Ruth Holmes, The Montgomery Brothers, John Carlini, Sounders King, Pete Mace, T-Boone Walker, Ine Rane und Lloyd Robinson. Get out of my home, get past. I don't want it. Get ladies and gentlemen, we are 7 acknowledged wonders of the world. You are about to be entertained by the 8th, the young man who has become a legend in his own time, Soulfinger, Agent 00 Soul. It's the Frankie Crocker Show. Do it, Frankie. Do it to it. Suck it to me, mama. Say, baby, this is an album that's bound to put more dips in your hips, more cut in your strut, and more glide in your stride. If you don't dig it, you know you've got a hole in your soul. Don't eat chicken on Sunday. Push, girl. Other cats be laughing and joking. Frankie Crocker steady taking care of business, cooking and smoking. For there is no other like this soul brother, tall, tan, young, and fly. Anytime you want me, baby, I'm your guy. Oh, young and single, and I love to mingle. Can I mingle with you, baby? Closer than whites on rice, closer than coals on ice, closer than a collar's on a dog, closer than a hammer's on a country horn. Gonna get next to you, mama. Say, Scooter, thank you very much for buying our first oldies album. Frankie loves you for it. Each and every groove will make you move, cause you know what I say, baby. You get so much with the Frankie Crocker touch after all. How can you lose with the stuff I use? Truly the 8th wonder of the world. Before me there was none, after me there shall be no more. Aren't you glad you live in a town? You can hear the Frankie Crocker sound when the sun goes down. Let me rap to you, mama, if I'm all you got, I'm all you need. Enjoy the album, I hope it brings you many pleasure listening hours. Frankie loves you. Ciao. Die erste Runde in Framatz musikalisches Fundbüro war in gewisser Weise auch dem Medium Schallplatte gewidmet. Mein Name ist nicht Frankie Crocker, sondern Frank Matthias. Lloyd Robinson sang 1968 den Titel Couscous über eine sogenannte Dubplate des jamaikanischen Produzenten Harry Johnson oder kurz Harry J. Das Stück Couscous wurde ein Hit und vor allem ein beliebter Rhythm, eine Platte, auf die mehrere andere Sänger und DJs im Laufe der Zeit sangen oder sie in Live-Shows präsentierten. Von Jamaika ging es dann nach New York City. Im August 2023 feierte Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Das hatten die Medien einfach mal so festgelegt, denn Ordnung muss sein, auch im Hip-Hop. Das Datum bezieht sich auf eine Live-Veranstaltung im August 1973, als DJ Kool Herc dort Platten auflegte und diese kunstvoll manipulierte, indem er zwei Plattenspieler quasi Musiken so kombinierte, dass komplett neue Stücke entstanden. Die Aufnahme Technology wurde aber von DJ Kool Herc weitaus später aufgenommen. Da war das alles schon Geschichte. Das muss so um 2015 gewesen sein. Wir bleiben in den USA und gehen zurück in die 60er Jahre und lauschten den Radio-DJ Frankie Crocker beim Eigenlob auf seine eigene Radioshow zu. Als Untermalung diente ihm Jack McDuffs Soulful Drums. Es bietet sich nun wiederum an, die Gelegenheit, 3 Lieder hintereinander zu spielen. Die 3 Interpreten haben eine Beziehung untereinander. Als Ausgangspunkt für diese habe ich mal die LP Where It All Began von Bo Diddley auserkoren, 1972 aufgenommen und erschienen, zum Teil in Kalifornien aufgenommen mit Johnny Otis, eröffnete Bo Diddley sein Album mit dem Titel I Had It Hard. Im Hintergrund zu hören sind 2 Sängerinnen, die selbst auch als Leadsängerin unterwegs waren. Zuerst hören wir Vera Hamilton mit Ain't No More von 1973, das den beliebten Inner City Blues Riff von Marvin Gaye nutzte. Und nach dem Bo Diddley-Titel I Had It Hard gibt es dann Gloria Scott and the Tonettes mit I Taught Him aus dem Jahre 1974. 64. Knock down, drag out, torn down, strong. everybody, yeah, we're gonna get in a groove. If you'll clap your hands, I'll clap mine too. I've got a story that I wanna tell you. My boyfriend just called and he said that we're through. He said I'm leaving you cause I've been a fool too long. And if you don't think I'm leaving, count the days that I'm gone. My baby called me on the phone today. He said, Gloria, stay out of my way. Somebody told me about you messing around. But now I'm gonna have to put you down. But I know, love is gone. Ist aus dem Dreier doch noch ein Vierer geworden. The Exciters mit der Lead-Sängerin Brenda Reed hatten ihren größten Hit mit Tell Him, 1962 produziert von Jerry Lieber und Mike Stoller, die schon mit den Coasters, Elvis und Mars Thornton gearbeitet hatten. Wir hörten Doo-Wah-Diddy in der Originalversion vom folgenden Jahr 1963, geschrieben von Ellie Greenwich und Jeff Berry, die unter anderem schon Doo-Doo-Run-Run, Be My Baby und Sandy Kissed Me verfasst hatten. Wiederum ein Jahr später, 1964, Genau im Juni nahm Manfred Mann diese Nummer auf und das ist wohl bis heute die bekannteste Version des Liedes. Winston Wright spielt in den 60er Jahren die Hammond-Orgel. Das ist nichts Besonderes, könnte man nun sagen. Das taten viele. Das stimmt bestimmt für die USA. Auf Jamaika war das schon etwas Besonderes. Winston Wright war Mitglied bei Tommy McCooks Supersonics, eine der beiden Bands, die aus den Skatellites hervorgingen. Sein bekanntestes Stück dürfte wohl The Liquidator sein. Dummerweise wurde er namentlich als Interpret nicht erwähnt, sondern der Produzent Harry Johnson. Das Ganze lief dann unter The Harry J. Allstars. Wir hören jetzt aber stattdessen eine Single aus dem gleichen Jahr 1969, Powerpack, und das erschien unter seinem Namen Winston Wright and the Rhythm Rulers Powerpack. Thank you. Am 22. April 1966 war der Organist Richard Grove Holmes zu Gast im Club Count Basie in New York City, mit dabei die eher unbekannten Musiker Gene Edwards an der Gitarre und George Randall am Schlagzeug. Das Internetportal AllMusic hat für diese LP gerade mal 3 Pünktchen von 5 möglichen gegeben und begründet das damit, dass nur ein Original von Grove Holmes gespielt wurde und 2 etwas heruntergespielte Kompositionen wie Girl from Ipanema und Over the Rainbow. Ja, die beiden Stücke sind tatsächlich die schwächsten, aber die 3 anderen Stücke, von dem ich auch schon Blues vor Weiner Weiner gespielt hatte, gleichen das allemal aus. Und der nächste Titel, den wir hören werden, Gimini von Jimmy Heath, dem Altsaxophonisten komponiert, ist immerhin 13 Minuten lang. Ein sehr gutes Stück, kann ich nur sagen. Also 3 Punkte sind meiner Meinung nach lächerlich. Es ist eine meiner Lieblingsplatten, allerdings habe ich die auch schon über 40 Jahre. Das war eine der ersten Orgelplatten, die ich hatte. Und das ist natürlich auch entscheidend, wann man welche Platte in welchem Alter hört. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören jetzt das Grove Holmes Trio 1966 mit Gimini. Thank you. Nach Groove Holmes, einem der Top-Organisten der 60er Jahre, kommt nun der Gitarrist, der das Oktavspiel im Jazz so richtig populär machte und durchsetzte. Natürlich ist die Rede von Wes Montgomery. Wir hören Barbados, präsentiert vom Familienunternehmen The Montgomery Brothers mit Monk am Bass und Buddy am Vibraphon. Gitarrist John Carlini spielte mit David Grisman in dessen Quartett. David Grisman, ein sehr bekannter Bluegrass- und Mandolinist, der auch das folgende Stück Mugavero aufgenommen hat. Das werde ich auch noch präsentieren in einer anderen Sendung. Wir hören jetzt eine Version aus dem Jahre 2016 von John Carlini, der Mugavero, wohl seine bekannteste Komposition, öfters mal aufnahm. Hier also nun die 2016er Version John Carlini mit Mugavero. Thank you. Freddie, Albert und natürlich B.B. King sind den meisten Blues- und auch Jazz-Fans zumindest namentlich bekannt. Hörern, die sich speziell für den Rhythm Blues von New Orleans interessieren, sagt sicherlich der Name Earl King auch etwas. Immerhin befindet sich ein Lied, nämlich Come On, Let the Good Times Roll, auf dem Jimi Hendrix Electric Ladyland Album. Das ist ja schon was. Der Gitarrist Saunders King reicht vom Bekanntheitsgrad wohl aber nicht einmal an den von Earl King heran. Tolle Musik hat er trotzdem gemacht und da hören wir jetzt ein Beispiel. Seit den frühen 40er Jahren spielte er schon E-Gitarre und war damit einer der frühen Blues-Gitarristen, die dieses Instrument einsetzten. Aus Louisiana stammt, in San Francisco lebend, nahm er für die Label Aladdin und Modern auf, 1946 den Titel Swinging. Danach hören wir Pete Mays als Sänger und Gitarristen mit seinem Cover eines T-Bone Walker-Stücks Crazy Woman aus dem Jahre 1969. Unverkennbar war T-Bone Walker ein Idol von Peter Mays. Und ja, das nehmen wir mal gleich zum Anlass, ein Lied von T-Bone Walker zu spielen aus dem Jahr davor. 1968 befand sich T-Bone Walker auf Europa-Tournee und nahm in Paris I Hate to See You Go für das Delmark-Label auf. Mit dabei unter anderem der Muddy Waters und Otis Spann-Drummer S.B. Leary und der Jazz- und Rhythm-Blues-Saxophonist Hal Singer. Thank you. must be crazy. You don't know what you want to do. Woman, you must be crazy. You don't know what you want to do. Just where could you be going, baby? After all I've done for you. Crazy about you, baby, but I can't stand your low-down ways. Crazy about you, baby, but I can't stand your low-down ways. Well, you're a mean mistreater, and you mistreat me every day. What's wrong with you? You and Daddy mistreat a mama, and that's all right for you. Blues hat seine Wurzeln in Afrika, das ist allgemein bekannt. Ab und an spiele ich Musik, vorzugsweise Gitarrenmusik aus diesem Riesenkontinent. Musik aus dem Niger hatte ich bisher noch nicht präsentieren können. Die Band Inerane kommt aus dem Bin-Staat in Westafrika, in dem eine Militärdiktatur herrscht. 26 Millionen Einwohner leben dort. Die Band Inerane kommt aus der fünftgrößten Stadt des Landes, Agadez. Die hat 110.000 Einwohner. Das zur geografischen Einordnung. Die Besetzung der Band besteht aus zwei E-Gitarren und einem Schlagzeug, die mehrere Sängerinnen begleitet. Die Aufnahme Anno Nagarus stammt aus dem Jahr 2007, ist aber trotzdem nicht mit der westlichen Studiotechnik und Aufnahme zu vergleichen, aber sie ist es alle Male wert, auch außerhalb Afrikas und außerhalb des Nigers gehört zu werden. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit der Band Inerane aus Agadez, dem Niger.